Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 13. Januar 1790. Dieser Brief wird so kurz ausfallen wie ein Hochzeitbrief. Er ist es aber auch. Innerhalb 14 bis 18 Tagen wird die heilige Handlung hier in unserer lieben Stadt Jena vor sich gehen. Du kannst dich also immer mit einem selbstgemachten lateinischen Carmen darauf rüsten. Meine Schwiegermutter kommt hierher nach Jena und alles wird en Familie traktiert, womöglich ganz ohne fremde Zeugen. Unsere Einrichtung würde dir ihrer Simplizität wegen, die dabei doch sehr anständig ist, gefallen. Alles, was das eigene Haushalten anfangs so schwer macht, fällt weg, da wir mit keiner eigenen Wirtschaft anfangen. Kurz, so poetisch ich dir auch vorkommen mag, so würdest du doch zweifelhaft werden, wenn du mich in unserer neuen Haushaltung überraschtest. Meinen letzten Brief, worin ich dir von der Pension schrieb, hast du, hoffe ich, längst erhalten. Die kluge Miene, die du in dem deinigen annimmst, hat mich belustigt. Traue mir zu, dass die 2 Jahre, die ich gehabt habe, meine künftige Frau in Rücksicht auf mich kennenzulernen und in eben dieser Rücksicht gegen andere zu stellen, nicht verloren gewesen sind. Wem sollte ich es weniger sagen als dir, dass in Fällen dieser Art allgemeine Urteile nichts heißen, dass die Individualität allein dabei Richterin sein kann. Ich weiß wohl, dass unter 10, die heiraten, vielleicht 9 sind, die ihre Frauen um anderer Willen nehmen. Ich wählte die meinige für mich. Mir scheint, es begegnete dir diesmal mit mir, was schon einige Mal geschah. Du hast dich über mich geirrt, weil du zu wenig Gutes von mir hofftest. Ich bin bei diesem ganzen langen Vorfall mit meinem Kopf und meinem Herzen sehr zufrieden. Aber mir kommt vor, du könntest den Maßstab nicht sogleich wiederfinden, mit dem ich zu messen bin. Und jeder kann doch nur mit dem Maßstabe gemessen werden, den man von ihm selbst genommen hat. Wenn ich vielleicht als Liebhaber, wie du sagst, zu hoch in den Wolken stand, um meinen Gegenstand gut zu sehen, so stelltest du dich vielleicht diesmal etwas zu tief auf den Boden. Es wird gar nicht an Gelegenheiten fehlen, die dich bekehren werden, und vielleicht gestehst du dir dann selbst ein schönes Herz und eine feingestimmte Seele darum nicht gefunden zu haben, weil du diese Eigenschaften bei deinen Forderungen übersahst. Indessen, wozu diese Worte? Die Zeit wird es ja wohl lehren, aber es ist mir zu vergeben, dass ich gerade dich am wenigsten unter allen Menschen über ein Wesen in Irrtum lassen will, von dem ich einen so wichtigen Teil meiner Glückseligkeit erwarte. Lebe wohl für heute, ich schreibe dir ja wohl noch mehr vor der Hochzeit. Grüße Männer und Dorschen schön von mir. Du wirst künftighin an Herrn Hofrat S. schreiben. Ich bin seit einigen Tagen um eine Sylbe gewachsen, wegen meiner vorzüglichen Gelehrsamkeit und schriftstellerischen Ruhms beehrt mich der Meininger Hof mit dem Diplom. S.